Es ist was Entsetzliches passiert. Das wird jetzt auf der Bühne vorgeführt. Auf dem Platz vor diesem Opernhause, das Sie besichtigen können in der großen Pause, wurden die Bücher verbrannt. Dann brach der große Krieg aus, wie bekannt. Einstein, unser Held, entfloh und wurde seines Lebens auch auf der anderen Seite der Erde nicht froh. Warum erwählte falsche Freunde der Menschenfreund im Bund mit aller Menschheit Feinde? Er saß zu spät, als er sah, das sehen Sie in unserer Historie an.